Prüfungsbeispiel 6. Studie zur Entwicklung der individuellen Kompetenzen. In unserem Vortrag heute soll es darum gehen, wann sich individuelle Kompetenzen wie intellektuelle Fähigkeiten, Kompetenzen im sozialen Verhalten, Kompetenzen in der Feinmotorik und im Moralverständnis beim Menschen entwickeln. Ob sich die Kompetenzen in der frühen Kindheit oder in der Jugend oder kontinuierlich im Leben entwickeln. Sie hören dazu die Ergebnisse einer Studie zur Entwicklung der individuellen Kompetenzen. Im ersten Teil des Vortrags werden Sie darüber informiert, was für eine Studie durchgeführt wurde und wie sie durchgeführt wurde. Im zweiten Teil des Vortrags werden Sie über die Ergebnisse bzw. die Erkenntnisse der Studie informiert. Dabei erfahren Sie auch, welche Erkenntnis die Forscher am meisten überrascht hat. Und im dritten Teil erfahren Sie, ab welchem Alter sich die einzelnen Kompetenzen festigen. Im vierten Teil des Vortrags werden Sie darüber informiert, welche Unterschiede es in der Kompetenzentwicklung bei den beiden Geschlechtern, also bei Jungen und Mädchen, gibt. Und im letzten Teil des Vortrags hören Sie, welche Schlussfolgerung die Wissenschaftler aus den gewonnenen Ergebnissen ziehen. Hören Sie nun ein Resümee über ein Gespräch mit dem Psychologen Wolfgang Schneider über eine Studie zur Entwicklung der individuellen Kompetenzen. Die Forscher beobachteten 20 Jahre lang die Entwicklung von 200 Kindern. So eine umfangreiche Studie, die Beobachtung von 200 Kindern über einen Zeitraum von 20 Jahren, wurde zum ersten Mal durchgeführt und ist weltweit einzigartig. Es wurden sowohl die intellektuellen Fähigkeiten der Kinder untersucht, also die Frage, wie sich die intellektuellen Fähigkeiten entwickelten. Untersucht wurde auch das soziale Verhalten der 200 Kinder. Das heißt, es wurde untersucht, wie sich diese Kinder in der Gesellschaft verhalten. Des Weiteren wurde ihre Feinmotorik geprüft. Die Feinmotorik bezieht sich zum Beispiel darauf, wie die Kinder ihre Finger bewegen, zum Beispiel beim Essen oder beim Schreiben. Schließlich wurden die Kinder nach ihrem Moralverständnis gefragt. Das heißt, sie wurden danach gefragt, was man ihrer Meinung nach in der Gesellschaft darf oder was man nicht machen darf, wie man sich verhalten soll, welche moralischen Normen sie haben. Die Untersuchung begann am Max-Planck-Institut in München, und zwar am Max-Planck-Institut für psychologische Forschung. Die Kinder wurden bis zu 3-mal im Jahr untersucht. Es wurden mit ihnen mehrstündige Tests durchgeführt. Es wurden nicht nur die 200 Kinder befragt, sondern man befragte auch ihre Eltern und Freunde. Welche Ergebnisse hatte die Studie und welche Erkenntnis hat die Forscher am meisten überrascht? Am meisten hat die Forscher überrascht, dass so viel in der Entwicklung der Kinder bereits sehr früh festgelegt ist. Unterschiede zwischen den Kindern, die mit 3 oder 4 Jahren gemessen wurden, bestanden mit 23 Jahren immer noch weitgehend. Natürlich hatten sich alle Kinder ihrem Alter entsprechend verändert. Zum Beispiel hatte jedes Kind mit 8 Jahren ein größeres Sprachvermögen als mit 5 Jahren. Aber die Studie hat deutlich gezeigt, dass vieles in der Entwicklung des Menschen schon sehr früh festgelegt ist, dass sich also später nur noch wenig verändert. In der Studie ist man auch der Frage nachgegangen, ab welchem Alter sich die einzelnen Kompetenzen festigen. Die Studie hat gezeigt, dass sich die intellektuellen Fähigkeiten spätestens mit Beginn der Grundschule festigen. Anders ist es bei der Entwicklung der Persönlichkeit. Bei der Entwicklung der Persönlichkeit gibt es auch in der Pubertät noch große Veränderungen. Zum Beispiel verlieren schüchterne, also ängstliche Kinder über die Jahre ihre soziale Ängstlichkeit. Sie sind dann weniger ängstlich in ihren sozialen Kontakten. Aber ansonsten verändert sich später nur wenig. Nach der Grundschule und auch zwischen dem 16. und 23. Lebensjahr verändert sich in den Kompetenzen relativ wenig, so zum Beispiel auch in der Moralentwicklung. Die Moralentwicklung wollen wir uns ein wenig genauer ansehen. Bei der Moralentwicklung unterscheidet man 2 verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie ist das Wissen um Regeln in der Gesellschaft. Also ob die Kinder wissen, was man in der Gesellschaft darf und was man nicht machen darf. Was nach der geltenden Moral richtig ist und was falsch. Die zweite Kategorie ist die innere Motivation, nach diesen Regeln zu handeln. Das heißt, ob die Kinder nach den Regeln, die sie kennen, handeln wollen oder nicht. Die Forscher sind auch der Frage nachgegangen, ob es in der Kompetenzentwicklung Unterschiede zwischen den Geschlechtern, also zwischen den Jungen und Mädchen, gibt und in welchen Bereichen es Unterschiede gibt. Sie haben herausgefunden, dass es bei den Moralvorstellungen vor allem in drei Bereichen deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Zum Beispiel wurden junge Frauen und Männer gefragt, ob sie bei moralischen Konflikten auch persönliche Belastungen in Kauf nehmen, um gemäß den Normen der Gesellschaft zu handeln. Die Antworten zeigten, dass ca. 60% der jungen Frauen eine hohe moralische Motivation haben. 60% der jungen Frauen würden also entsprechend den moralischen Normen der Gesellschaft handeln. Aber bei den jungen Männern zeigten nur rund 35% eine solche moralische Motivation in ihrem Handeln. Es gibt also zwischen den Geschlechtern deutliche Unterschiede in der moralischen Motivation. Des Weiteren gibt es zwischen Mädchen und Jungen Unterschiede in der Motorik. Bei den Mädchen verbessert sich zwischen dem 13. und 23. Lebensjahr in der Motorik kaum etwas. Jungen hingegen verändern sich in diesem Alter bezüglich der Motorik stark. Man kann also deutliche Unterschiede in der Motorik verzeichnen. Schließlich gab es auch Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen hinsichtlich ihrer Selbsteinschätzung, also wie sie selbst einschätzen, was sie können und was sie nicht können. Zum Beispiel schätzen sich die Mädchen in den Naturwissenschaften schlechter ein, als sie tatsächlich sind. Anders gesagt, ihre Fähigkeiten sind besser, als sie denken. Das passiert Jungen nicht. Für die spätere Berufswahl hat das eventuell schlimme Folgen, weil Mädchen dann in den naturwissenschaftlichen Berufen fehlen. Natürlich haben die Wissenschaftler viele Schlussfolgerungen aus dieser Studie gezogen. Die wichtigste Schlussfolgerung ist nach Meinung der Wissenschaftler, dass wir die frühe Phase des Lebens sehr viel ernster nehmen müssen als bisher. Sie haben erkannt, dass die Jahre vor der Schule sehr wichtig für die Entwicklung eines Menschen sind. In dieser Zeit, also bevor die Kinder in die Schule kommen, werden sie am meisten geprägt. In dieser Phase gibt es aber in unserer Gesellschaft Defizite. Die Studie hat gezeigt, dass die Kinder in der Vorschulphase mehr gefördert werden müssen.